herzlich willkommen zu der Podcast Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte zu hören. Der Biografie mit und von Wiesendorf Avenue. Da draußen und herzlich willkommen nach einer etwas längeren Pause zu einer neuen Ausgabe des unregelmäßigen fauvistischen Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie mit mir, Ruben Vagabond, oder auch anders bekannt als The Wizard of Avignon. Ich finde das einfach super. Ich verschwende jetzt gerade mal eine Minute meines und eures Lebens, um nur den gesamten Namen inklusive Spitznamen von diesem Podcast zu nennen. Naja, ich finde es auf jeden Fall cool. Gut, ich bin wieder da. Wenn ich sage, ich bin wieder da, zwei Sachen sind damit gemeint, genau. Keine Sorge, mein Deutsch ist immer noch nicht besser geworden, wie auch. Ich rede ja nur entweder Bosnisch, Englisch oder Französisch, Deutsch sehr wenig, wobei ich erstmal Dankeschön an meinen Trauzeugen. Ja, liebe Leute, ich bin nun verheiratet. Und zwar so, naja, nicht wirklich altmodisch, aber mit Standesamt, also keine Kirche. Und da komme ich aber noch drauf. Also Dankeschön, lieber Trauzeuge, denn mit meinen Trauzeugen habe ich dann wirklich Deutsch geredet. Das fand ich klasse. Also ich bin wieder da. Zwei Dinge. Wieso bin ich wieder da? Erstens, ich bin wieder da im Sinne von Podcasten, denn ich glaube, ich fange jetzt wieder mal ein bisschen zu Podcasten, Podcast zu machen oder wie auch immer das grammatikalisch oder ungrammatikalisch sein sollte. Ihr versteht, was ich meine. Und zweitens, ich bin wieder da in Sarajevo. Also ich war jetzt 3 Monate lang in Frankreich, bin jetzt bis Oktober in Sarajevo und dann habe ich mich entschieden, diese Stadt nicht für immer zu verlassen, aber ich höre jetzt auf, in Bosnien zu leben. Ich habe keinen Bock mehr. Insbesondere, da meine Süße, also meine Frau, geil, eigentlich, also das ist auch mein erster Podcast, seit ich verheiratet bin. Das muss man sagen. Ob ich jetzt wieder von 1 anfange zu zählen? Naja, ich glaube nicht. Ich bin ein bisschen vergesslich geworden. Habe ich gesagt, von wem das Intro war? Nein, natürlich nicht. Ich habe gleich angefangen zu quatschen. Also das Intro, das war von Mr. Davy Graham. Und das Lied heißt Brutentown. Und Davy Graham muss man sich anhören. Ich finde den einfach nur cool, insbesondere um den Tag zu beginnen. Ich klicke hier herum. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Naja, es gibt so vieles, was ich erzählen will. Da weiß ich gar nicht, wo ich das Ganze hinpacken soll, denn mein Kopf ist irgendwie voll mit Informationen. Ich habe so lange nicht Podcast gemacht und außerdem habe ich ein paar andere Podcasts gehört und ich habe Lust auf ein paar zu antworten, naja, wenn man das so, oder zu reagieren. Ich glaube nicht, dass ich all das in dieser Folge schaffe. Vielleicht ein, und zwar von meiner Lieblingspodcasterin, ihr kennt sie alle, unser Regenkind, die Tante Schüsselchen. Naja. Ich hoffe, ich höre das gerade, denn dank ihr habe ich irgendwann mal vor, ich weiß nicht, geraumer Zeit, also die hat ein paar Jungs erwähnt, für die würde ich jetzt auch gerne mal Werbung machen, und zwar die Couch Potatoes, denn die hat die mal ein paar Mal erwähnt, aber irgendwie klappte das nie so mit der Zeit, dass ich da einfach mal diese 2 Minuten aufopfere, um den Link also zu installieren, also das Ganze im iTunes zu abonnieren, genau, das ist jetzt grammatikalisch richtiger. Hat dann aber doch irgendwann geklappt und ich bereue es nicht, denn die Jungs sind wirklich cool. Also der Oliver, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie heißt eigentlich der andere Mensch? Andreas, genau. Ja, so ein schwieriger Name, toll. Mein Trauzeuge übrigens heißt André, also die Namen sind so unterschiedlich, die kann man sich so schwer merken. Nein. Scherz beiseite, ich bin eigentlich nur wirklich eine Null im Namen merken. Ich kann mir Gesichter merken, Gesichter vergesse ich nie. Namen dazu ordnen, das ist so eine ganz andere Sache. Naja, das ist aber was für einen anderen Podcast, also irgendwann mal in der Zukunft. Ich stelle euch heute natürlich auch eine Gruppe vor, aber vorher, wieso gerade jetzt, also wieso podcaste ich gerade jetzt? Und zwar, es gibt einen Grund. Erstens, ich konnte vorher nicht. Ich hatte Hochzeitsvorbereitungen und jetzt all die, die das schon mal durchgemacht haben, wissen, wovon ich rede. Davor passierte was wirklich, wirklich Geiles. Also ich benutze jetzt einfach mal diese ganzen schwachsinnigen Wörter wie geil und cool und sowas. Naja, was ist passiert? Ich wurde entführt. Jetzt nicht, was ihr da denkt, keine gute Zeiten, schlechte Zeiten, Dominik, Entführung, Aludin und sowas. Das haben jetzt die ganzen GZSZ-Insider kapiert. Ich schaue mir das hin und wieder mal an. Also ich bin auch nur ein Mensch, jeder macht Fehler. Naja, auf jeden Fall. Ich wurde entführt und zwar, seit ich in Frankreich angekommen bin, all meine Freunde, also übrigens, ich fange jetzt mal so an. Auf der Hochzeit waren 8 Nationen vertreten. Ungefähr 15% der gesamten Anwesenheitsmenschen, 15% der ganzen Menschen, die anwesend waren, genau, das ist der Satz, waren von meiner Seite. Wir waren ungefähr 110, also von meiner Seite so etwas unter 20. Und ja, 8 Nationen, davon waren 7 von meinen Freunden. Das heißt, all meine Freunde, die zur Hochzeit kamen also erstmal aus Deutschland, so wie mein ganz, ganz lieber Trauzeuge, Dankeschön nochmals, mit seiner Freundin, die aus Tschechien kommt. Dann war da ein Schweizer, ein anderer sehr guter Freund, der aber gerade aus Australien gekommen ist. Dann meine liebe Freundin aus Tokio, ein paar Franzosen, Leute aus Sarajevo und letztendlich Leute aus Dubai und aus Kroatien. Genau, Kroatien darf man nicht vergessen, sonst sind wir ja nicht 8. Und ja, das war eigentlich ganz lustig. Und davor, also da meine Freunde nicht da waren, also keiner von denen, ich habe zwar in Frankreich ein paar Freunde, aber da sind eher Bekannte und eigentlich so Freunde von Marie, die mich dazu akzeptiert haben. By the way, Marie, das ist der Name meiner Frau, damaligen Verlobten. Und ihr Bruder mit den Bekannten, mit ein paar Bekannten, haben sich dann gedacht, ja, machen wir mal einen Bachelor-Tag oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Aber auf jeden Fall, das dauert den ganzen Tag. Die haben mich gekidnappt. Das war super cool. So um 9 Uhr, etwas vor 9 Uhr mich aufgeweckt. Normalerweise schlafe ich ja nicht so lange. Aber an diesem Abend hielt mich Marie mit sehr vielen Filmen wach, so damit ich auch wirklich schlafe, wenn die mich aufwecken. Und dann ging es erstmal ab zu einem Park, wo man Baum klettern kann. Und dann gibt es da so Hindernisse in den Bäumen. Ich habe von 9 Stationen 4,5 geschafft. Also auf der Hälfte der 5. blieb ich stehen. Und dann hat mich ein Mädel, das ungefähr ein Drittel meines Gewichts hat, mich da vom Baum runtergeholt. Das war also erstmal die erste lustige Begegnung an diesem Tag. Dann sind wir zu einer Überraschung gefahren. Und zwar, ich habe ja immer gesagt, ich wollte ja mal Bungee-Jumping machen, also da von unter einer Brücke springen oder so. Und als ich das gesagt habe, so immer wieder, dachte ich eigentlich an so eine Brücke in Sarajevo, die 32 Meter hoch ist. Das sei nicht wirklich lang und für Beginner ist das wirklich gut. Wir fuhren aber zu einem Aquädukt, etwas unter 50 Meter war es hoch. Und die haben für mich dann einen Jump reserviert. Und das Blöde ist, ich war der Erste eigentlich. zum Glück springt der Instruktoren, gibt es das eigentlich? Klingt wie so Aliens. Naja, der Instructor, also die Menschen, die euch das zeigen, die springen dann als erstes. Die ist dann gesprungen, die machen es ja täglich. Sah auch total so, oh, ich muss jetzt wieder springen und so. Und dann kam ich an die Reihe. Also erstens, ganz kurz, um das jetzt mal klarzustellen, als ich hoch war bei diesem Aquädukt, ich machte den Fehler, runterzuschauen. Da wollte ich nicht mehr springen. Da habe ich gesagt, keine Chance, Jungs, ich springe da nicht runter. Zum Glück hatten die aber noch gegessen, denn wir waren ja da so in der Pause. Und dann vergingen so ungefähr 20 Minuten, wo ich nicht mehr runtergeschaut habe. Ich schaute nur drumherum. Und jeder sagte mir dann, also von denen, die da schon gesprungen sind, du musst nicht runterschauen. Also es ist sicher, schau einfach in die Umgebung und spring so, als ob du fliegen könntest. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, da runter zu springen. Hat auch nicht lange gedauert, als einmal diese ganzen diese Sicherungsseile und alles befestigt war. Und als fünf Leute das fünfmal nachgeschaut haben und auch wirklich alles richtig zugemacht war, also da kriegt man dann schon ein bisschen Mut. Und dann kommt die Phase, wo man das Gehirn abschaltet, denn sonst springt man nicht. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin gesprungen. Und liebe Leute, ich kann euch sagen, ich fand es einfach nur geil. Ob ich jetzt da als nächstes Fallschirm springen mache, weiß ich nicht. Aber es war super. Und seitdem kann ich auch super schlafen. Ich habe gelernt, wie ich mein Gehirn ausschalten kann. Und nach dieser Begegnung trank ich dann erstmal zwei Bier. Und zwar nach einer sehr langen Zeit. Denn ich habe entschlossen, dass ich dünner werden muss. Und wenn man abnehmen will, dann außer Bewegung und gesunder Ernährung, ganz, ganz wichtig, keine Alkoholzufuhr, denn sonst klappt das nicht. Naja, danach fuhren wir zurück zum Park, wo wir erstmal Paintball gespielt haben. Das habe ich auch zum ersten Mal gemacht und ich finde es lustig. Kriege sollten so gemacht werden, also so, dass sich Mannschaften bilden und dann Paintball spielen und welche dann überleben, also beziehungsweise nicht angefärbt sind, die bekommen dann das Land. Das wäre viel sinnvoller. Und wir würden viel, viel schneller die Erde total mit Menschen zuwachsen, kann man das so sagen? Naja. Danach gingen wir zu einem Kumpel, der hat einen Weinkeller. Und wenn ich sage Weinkeller, da stellt euch jetzt nicht mal einen ganz kleinen Keller vor, sondern ihr müsst euch da jetzt mal so einen ganz großen Berg vorstellen und der ist voll mit Gängen. Das ist der Weinkeller. Und da blieben wir dann bis zum nächsten Morgen. Inklusive Wein und noch mehr Bier und noch mehr Wein und noch mehr Bier und noch mehr Wein. Und wir haben auch gegrillt innen, denn es hat geregnet wie die Sau. Und eine Woche später wurde ich dann verheiratet und das war super geil. Gut, an dieser Stelle höre ich jetzt mal auf zu singen, denn auch wenn es 38 Grad im Schatten sind, bin ich gerade dabei, was zu backen. Und es ist gerade mal 14 Uhr. Ich weiß nicht, wann ich das ins Internet stelle. Hoffentlich heute Abend. Doch bis dahin stelle ich euch jetzt mal die Gruppe Punkt vor. Und zwar, das ist eine bosnische Gruppe, die in Bosnien gegründet wurde. Was für ein geiler Satz. Also eine bosnische Gruppe, die aus Sarajevo kommt. Die waren bis 2005 aktiv, dann haben die 6 Jahre lang Pause gemacht. Jetzt tun sie sich wieder zusammen, wobei nur ein Originalmitglied dabei bleiben wird. Also verstehe ich den Satz nicht, wir tun uns wieder zusammen, sondern der eine gründet die Band neu mit anderen Mitgliedern. Und dieses Lied fand ich am besten und ich gehe jetzt auch mal telefon. So, musste Pause drücken, sorry, Entschuldigung. Naja, Telefon melden, genau, sich melden, rangehen, wie auch immer. Auf jeden Fall stelle ich euch jetzt mal Punkt vor. Ich muss mich dabei jetzt durchklicken, denn ich bin nicht an meinem MacBook. Ich bin an einem uralten PC. Und da geht alles ein bisschen anders. Die Leute, die einen PC hatten, die wissen, wovon ich rede. Insbesondere die Leute, die jetzt keinen PC mehr haben. Naja, aber man tut ja, was man kann. So, ich habe es gefunden. Naja, Entschuldigung für das Ganze, aber ich bin jetzt verheiratet, also kann ich auch super lange Podcasts machen, oder? Naja. štate gotivim, to što se ne protivim. Sve tvoje gluposti samo odšutim, uvijek kad me zagrliš, mene glava zaboli. Ti si tako bezvezna, ti si tako debela, i da nemam potrebu, ne bi mi ni trebala. Ti si tako bezvezna, ti si tako debela, i da nemam potrebu, ne bi mi ni trebala. Ich lasse das mal kurz laufen, denn ich komme gleich zurück. Also ich mache jetzt einfach das ganze Lied, denn ich finde keine Internetseite von der Gruppe. Sonst hätte ich die gefragt, ob ich das darf. Aber wir leben ja hier in Bosnien, hier darf man angeblich alles, solange es illegal ist. Auf jeden Fall, der Spot ist richtig cool. Das muss ich euch mal irgendwie, also ich muss auf meinen Blog stellen. Das müsst ihr euch mal anschauen. Das ist wirklich so, ja, wir sind jetzt vier Jungs, die noch nicht bekannt sind, denn da waren die noch nicht bekannt. Und jetzt machen wir mal einfach Quatsch. Und naja, ich finde, das ist so ein gelungener Quatsch. Ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Lied und keine Sorge, ich quatsche noch weiter hinterher. Das war der Punkt, also Punkt, einfach nur Punkt, mit dem Lied Debela und das heißt Die Dicke. Und glaub mir, der Text ist nicht wirklich, naja, wie kann man das so sagen, dicke Menschen freundlich oder so. Gut, mir fällt jetzt nichts Wirkliches ein dazu, auf jeden Fall, also die machen immer so Texte, die unter die Haut gehen, kann man das so sagen? Nein, ich will es nicht so sagen. Also zum Beispiel in diesem Text geht es um einen Jungen, der über ein Mädchen singt, das wirklich dick ist, sie seine Freundin ist, der sie total blöd findet, trotzdem aber mit ihr zusammenbleibt, da er keine andere findet. Das ist dann lustig in Bosnien. Naja, wir haben aber, also nicht nur wir, ich glaube, das gibt's überall, dass man Sachen lustig findet, die andere Menschen verletzen können. Ich finde das scheiße. Also ich finde das Lied gut, ich finde es aber nicht lustig, wenn man sich das mal wirklich so durch den Kopf gehen lässt. Insbesondere, wenn die das wirklich für ein bestimmtes Mädel geschrieben hätten, dann wäre es fast eine Körperverletzung, also psychische Körperverletzung. Und da bin ich nicht mit einverstanden. Naja, aber ich denke, wir sind da wenige, die damit nicht einverstanden sind. Und zwar nicht nur in Bosnien. Gut, ich habe worüber, also ich hätte mir eigentlich eine Liste machen sollen, denn es gab so viele Sachen. Ich habe über meinen Bungee-Jump gesprochen, ich habe über die Couch-Potatoes kurz gesprochen. Worüber wollte ich noch sprechen? Genau, ich bin wieder in Bosnien und ich habe mir nach langer Zeit wieder die Podcasts von Tante Schüsselchen angehört. Und der letzte, also erstmal Live-Podcast, genau. Sie macht jetzt einen Live-Podcast, also für all die, die dazu neu dazu gestoßen sind, genau. Oh Gott, Deutsch wird auch immer schwieriger, oder? Ich vergesse es mehr und mehr. Auf jeden Fall. Für all die neuen Zuhörer, Genau, man kann sich immer so rauswinkeln. Das finde ich super. Und das ist nicht nur so in Deutsch, das ist in jeder Sprache. Ihr braucht ungefähr 700 Wörter, damit könnt ihr alles sagen. Insbesondere braucht ihr das Wort Ding, denn alles ist ein Ding. Also dieses Ding, und da zeigt ihr drauf. Und die wissen dann sofort, worum es geht. Super, oder? Naja, Tante Schüsselchen, für all die, die sie nicht so kennen, oder das Regenkind, neuerdings, für all die, die sie auch nicht so kennen, das ist eine meiner Lieblingspodcasterinnen, und zwar Annik Rubens. Ihr findet die ziemlich, ziemlich leicht im Internet, unter Schlaflos in München. Und die hat jetzt angefangen, Live-Podcast zu machen, also quasi so Münchner Version von Domian mit etwas fröhlicheren Themen. Wobei man, wenn ich das richtig verstanden habe, liebe Tante Schüsselchen, dann auch über Krankheiten reden kann. Gut, das musst du dann aber irgendwie so zwischen 0 und 1 oder 1 und 2 ins Netz stellen, so wenn es live geht. Das wäre dann so wirklich Domian-mäßig. Auf jeden Fall, ich finde es super. Ich finde es auch super mutig, denn ich weiß, ich konnte meinen Podcast nicht live machen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil ich schüchtern bin. Okay, nicht wirklich schüchtern, aber ich habe bislang zwei Folgen nicht ins Netz gestellt, da die wirklich blöd ausgefallen sind und ich dann immer Unterbrechungen habe, so wie das Telefon vorhin. Ich schneide zwar nichts raus, aber trotzdem. Manchmal mache ich sogar eine halbstündige Pause zwischen dem Podcast. Also das konnte ich dann nicht. Und zweitens, ich habe nicht das Equipment und keine wirkliche Zeit oder Lust, das zu lernen zurzeit. Aber wenn ich mal bei Folge 600 bin, vielleicht kommt das dann ja von selbst. Obwohl, bis ich Folge 600 habe, wer weiß, was dann noch für Sachen da sind. Naja. Gut, und da wir ja Zunge, die soll wieder funktionieren. Da wir ja geklärt haben, dass ich nicht schüchtern bin, würde ich gerne ein Thema vorschlagen, und zwar über das ich mit dir, liebe Tante Schüsselchen, reden würde wollen. Wobei wir müssen dann den Zeitpunkt ausmachen, und das müsste per Skype sein, also nicht per Skype anrufen aufs Handy oder aufs Festnetz, sondern anrufen von Skype zu Skype, wenn das geht. Also wenn du das dann so live ins Netz stellen kannst und sowas, da du ja auch der Techniker bist und der Mensch, der die Telefonleitung bedient und alles. Und der Moderator, versteht sich. Also das Thema ist das folgende, ich muss es beschreiben, wenn ich es in einem Wort sage, klingt es einfach nur blöd. Und zwar das eine Wort, das wäre dann Harry Potter. Ja, wir kennen alle Harry Potter, wir kennen alle die Miss Rowling, die den Harry Potter geschrieben hat. Und was mich jetzt eigentlich, also deine Meinung dazu und auch Meinung anderer Zuhörer, das wäre super cool, wenn auch andere Leute dabei sein könnten. Ich denke, das wäre interessant. Und zwar, es geht nicht darum, wie man die Bücher findet oder den Film, sondern es geht um Folgendes. Also erstens, ich finde die Filme gar nicht mal so schlecht, insbesondere wenn man so in ein 3D-Studio geht und sowas. Ich finde es auch gut, dass die nicht das Buch wirklich kopiert haben. Manche Sachen wurden, also so Kleinigkeiten wurden geändert. Das finde ich cool. Bücher fand ich super, wirklich. Wobei, ab dem, ich glaube, es war das fünfte Buch, da kam der Film raus. Und da, also ist meine Meinung, aber ich denke, ich bin nicht der Einzige, der das so empfunden hat, insbesondere für all die, die Harry Potter auch gelesen haben. Also ich hoffe, du hast es gelesen, weil ansonsten macht das nicht wirklich einen Sinn, darüber zu reden, wenn du jetzt nur die Filme gesehen hast. Also es geht darum, also erstens in dem Film, was mir nicht gefallen hat, ist der Hauptdarsteller, also Harry selbst, dieser Mensch, der Harry spielt. Ich habe keine Ahnung, wie der jetzt heißt. Und der hat mir wirklich nicht gefallen. Ich habe keine Ahnung, wie er die Rolle gekriegt hat und wieso er so viele Preise bekommen hat. Ich finde ihn einfach nur schrecklich. Gut. Und ich weiß nicht mal, wieso. Auf jeden Fall kam der erste Film heraus, als die Miss Rowling das fünfte oder das sechste Buch geschrieben hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die ersten vier waren schon raus. Das müsste man dann bei Wikipedia nachschauen. Ich habe keine Lust, das jetzt zu machen. Das ändert auch nicht wirklich viel. Denn auf jeden Fall mindestens zwei Filme kamen, also zwei Bücher kamen raus, nachdem die ersten Filme schon anfingen rauszukommen. Und meiner Meinung nach hatte Miss Rowling vorher ein Bild von Harry Potter im Kopf. Also kennt ihr das, wenn ihr was liest Und also mir ist es so gegangen, ich las die ersten 2, 3 Bücher, bevor der Film rauskam, dann sah ich den Film und ab dem Moment, wenn ich die Bücher lese, habe ich diese Schauspieler im Kopf. Und ich glaube, sie hatte die Schauspieler auch im Kopf und die letzten Bücher wurden so geschrieben, dass sie zu den Schauspielern, also das waren fast Szenarios, nicht wirklich das Buch. Die Ideen finde ich gut. Sehr, sehr vieles finde ich scheiße, insbesondere am Ende. Und ich denke, das ist daher, weil die, also, keep the money machine going on. Wie, naja, in Deutschen, also, die Maschine muss rollen, Geld muss her. Und daher stand die auch wahrscheinlich unter Druck, will ich auch nicht kritisieren. Trotzdem sehr, sehr gelungen nach Tolkien. Ich glaube, das erste Science-Fiction-Zauberer, was auch immer, andere Welten-Buch, das so einen Erfolg hat. Vielleicht irre ich mich, man kann mich korrigieren. Und genau, das Thema, worüber ich mit dir reden würde wollen, ist dieses, wie, also falls du die Bücher gelesen hast und die Filme gesehen hast, wobei die Filme nicht wirklich so wichtig sind, man musste zumindest einen sehen, um diese Schauspieler zu sehen, aber denkst du, es ist so, dass die wirklich, also dass die also erstmal unter so einem Zeitdruck stand, dass die einfach nur was herzaubern musste oder hatte die schon das gesamte Konzept vorher? Ich glaube nicht. Ich habe so, keine Ahnung, das Gefühl, dass das Konzept geändert wurde. Und zweitens, ganz, ganz wichtig, ich glaube, dass die letzten Bücher so entstanden, dass die, auch wie wir alle, die das gelesen hatten, diese Schauspieler im Kopf hatte. Und dann, ich glaube, hätten die gewartet und hätte sie die Bücher erstmal fertiggestellt, hätten die genauso viel, wenn nicht auch mehr Geld verdient. Ich glaube, die Bücher wären besser geworden. Vielleicht irre ich mich. Also darüber würde ich gern live per Skype mit dir in einer deiner Live-Folgen reden, würde reden wollen oder so. Also ich würde auch gern begrüßen, wenn andere Leute Mails schicken, also zum mir oder auch zu dir, also wenn du das vorher erwähnen könntest, so könnten wir auch deren Einsichten, Meinungen und was weiß ich mit einbeziehen. Und ja, mich würde auch interessieren, was der Alex Wünschel dazu zu sagen hat und ob überhaupt, vielleicht mag er Harry Potter nicht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, liebes Tante Schüsselchen, liebe Tante Schüsselchen, oh Gott. Genau, da gibt es noch etwas und zwar, ich werde jetzt mal einfach deine Folge kurz abspielen, einen ganz kleinen Abspann und darüber würde ich auch gern 2, 3 Worte sagen zum Schluss, denn ich glaube, das sollte dann auch reichen zu dieser Ich-bin-wieder-da-Folge. Naja, und ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich jetzt einfach mal ein paar Sekunden von deinem Podcast hier klaue, wobei ich gebe die Autorin preis und auch die Quelle, und zwar ist es Sim-Folge 603, die mit dem Hitzschlag von Annick Rubens, von und mit, genau, muss man ja sagen. Also, was ich eigentlich erzählen wollte, irgendwie rauscht es hier, aber egal, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich mit der Gesamtsituation gerade so ein bisschen unzufrieden bin. Das heißt, ich bin gerade, ihr wisst ja, es gibt ja diese kreativen Phasen, entweder man ist total, steht sich selber im Weg und kriegt nichts zustande, oder man hat wieder diese Hochphase und hat 1000 Ideen und Energie ohne Ende und so weiter, und in der bin ich gerade. Und das ist zwar eigentlich schön, das Problem ist nur, dass ich das jetzt gerade nicht ausleben kann, weil ich ja jetzt Mama bin. So, also, wie soll ich das, also ich habe jetzt einfach mal den Satz zum Schluss gelassen und worüber ich eigentlich ganz kurz was sagen wollte, ist die, sind diese kreativen Phasen, jetzt nicht das Mama sein, das kenne ich nicht, ich bin nicht mal Papa, noch nicht, kommt vielleicht irgendwann mal in der Zukunft oder sicherlich oder was weiß ich, auf jeden Fall, die kreativen Phasen, da bin ich total deiner Meinung, es gibt so 2, 3 Tage, 2, 3 Wochen, 2, 3 Monate, hängt je von der Person ab. Da hat man wirklich keine Lust, nichts zu machen, insbesondere nichts Kreatives. Und hier spricht der Künstler aus mir, denn ich muss mich tagtäglich zwingen, was zu machen, ansonsten bin ich ja kein Künstler. Und glaub mir, die echten Künstler, die zwingen sich auch, wenn die keine Inspiration haben. Denn das Ganze mit der Inspiration ist eigentlich ein Quatsch. Künstler müssen ja auch von was leben, also muss auch was her. Und dann gibt es dann Momente, da hat man wirklich so voll Energie, Inspiration und alles und dann macht man sau, sau vieles. Ist bei mir auf jeden Fall so. Ich mache wochenlang keine Skulptur und dann hopp, 3 Wochen lang Skulptur ohne Ende, eine nach der anderen. Dann bombe ich meinen Blog zu. Ah, Blog. Ich muss auf meinen Künstlerblog übrigens neue Fotos draufstellen. Ich habe so viele. Ich habe in Frankreich, ich war tätig, ich hatte so einen Zeitraum, da hatte ich wirklich Inspiration. Und in den Hochzeitvorbereitungen hatte ich auch Inspiration, aber da war es wie bei dir mit dem Kind. Naja, nicht genauso, aber halt eben, man hat keine Zeit, diese Inspiration auszuleben. Und das kann ich bestätigen, das ist schrecklich. Und wieso hat man solche Zeiten? Wieso kann man nicht immer Inspiration haben? Wobei, wenn ich eigentlich drüber nachdenke, dann wäre das vielleicht auch schrecklich. Stellt euch mal vor, ihr habt immer Inspiration, was zu machen. Dann hätte man nie diese langweiligen Tage und man würde es wahrscheinlich nicht zu schätzen wissen. Naja, das war meine Meinung dazu. Ich wollte erst mal kurz schreiben, aber ich dachte mir, wieso schreiben? Ich spreche das jetzt einfach mal so rein. Klaue ein paar Sekunden von deinem Podcast und ja, hoffe, dass du nicht böse bist. Und Dankeschön für die Couch Potatoes. Ist super, super cool. Und ich verbleibe mit einem Gruß aus dieser Hitze. Ich bin übrigens kein Regenkind, also ich habe nichts gegen Regen. Ich bin aber ein Sommertyp, also ich bin so ein Krokodil, das immer in der Sonne braten kann. Und ich finde das super. Naja, das war's von mir. Euer Ruhm Vagabund. Servus und viel Spaß mit Davy Graham. Und immer noch Brutentown, um diese Folge abzurunden. Serving man is he behind?